Was für eine Sünde ist die Lüge? Die Schatzlüge und die Notlüge sind lästige Sünden. Die Schädige der Lüge jedoch, wenn der verursachte Schaden groß ist, eine Todsünde. Sozial gesehen gibt es das Sprichwort, wer einmal lügt, dann glaubt man nicht. Und wenn er auch die Wahrheit spricht, verursacht eben das Lügen, auch wenn es gewohnheitsmäßige Scherzlügen oder Notlügen geht, Fallnotlügen, trotzdem ein Verlust des Vertrauens in diese Person. Man kann der Person halt nicht mehr trauen, denn man sagt immer irgendwas und hinterher kommt man drauf, nicht, aber doch nicht so. Oder ja, dass sie sagte, er ist dort gewesen und kommt man drauf, ist aber ganz woanders gewesen. Was auch immer dahinter steckt. Ich meine, manche sind krankhafte Lügner, die können es gar nicht anders. Für überhaupt keinen Grund lügen sie und jedenfalls das Sprichwort stimmt, ja. Wer einmal lügt, dann glaubt man nicht mehr. Deswegen ist auch Nachteil für das soziale Leben, für das Zusammenleben der Menschen. Also auf der Wahrheit und auf der Bekanntgabe oder dem Bekenntnis der Wahrheit beruhen muss. Zum Beispiel sagt, das ist Covid-19, das ist ein Killer-Virus. Am Anfang hat man es vielleicht denken können. Gewusst hat es niemand, weil es nicht wahr ist. Ich habe nicht wissen können. Was jetzt nur behauptet, ist entweder fetzenblöd oder boshaft. Geht nicht.